Mauern, die Mauern der linken Armee, die Mauern der linken Armee. Lass sie doch Flotten mit Mördern beladen, lass sie ausfahren über das Meer. An der Freiheit roten Gestaden stehen Kommunisten, stehen Kameraden, der Völkerfreundschaft vereinigtes Heer. Arbeiter,